Eine alte Bekannte von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 3: Der Wachtmeister und der Makler. Wenn ich gewusst hätte, Frau Grallinger, dass Sie so viele Leute mitbringen, wäre ich auch in Begleitung erschienen. Scherzte er. Im Übrigen sind Madame, wenn die Bemerkung erlaubt sei, ein äußerst teures Rendezvous. Dabei lächelte Herr S. ihr zwinkernd zu. Warum? Nun, indessen man meiner Wenigkeit an der Kreuzung bei der Firma Reimtke doch tatsächlich einen Strafzettel verpasst hat. Er übersah dabei wohlgemerkt absichtlich die Röte, die ihr ins Gesicht stieg, und fuhr fort, den Anwesenden, deren Neugierde geweckt schien, die Geschehnisse seiner Anreise zu schildern. Können Sie sich das vorstellen? Da fischt mich, als ich gerade erst ortsseitig abgebogen war, doch tatsächlich so ein Wachtmeister aus dem Verkehr, klopft ungehalten an mein Fenster und meine, er wolle meine Papiere kontrollieren. Nicht einmal zwei Wochen, nachdem ich den Wagen überholen lassen, nimmt er sich dieser forsche Mensch von Wachtmeister doch wahrhaftig die Frechheit heraus, meine Fahrzeugpapiere zu verlangen. Natürlich, sag ich euch, sind die Papiere, von welchen er sich selbst hatte ausgiebig überzeugen können, in Ordnung. Und eben, oder sollte ich besser sagen, gerade aufgrund ihrer Makellosigkeit, verlangt er auch noch die Warn- und Schutzausrüstung zu sehen. Ist das zu fassen? Ich steige also gutmütig aus, gehe zum Kofferraum meines Volkswagens. Der Wachtmeister verdicht immer hinter mir. Sein junger Zögling, mir einstweilen wieder den Rücken zuwendend, beobachtete zu dem Zeitpunkt vermutlich wieder den Verkehr und überlegte sich bereits, welches arme Opfer als nächstes ihr an den Fahrbahnrand bitten könne. Jedenfalls öffne ich den Kofferraum, zeige ihm bereitwillig die zuvor von mir verlangten Dinge und war schon gut daran zu denken, er zeige es jetzt mit dem Gesehenen soweit zufrieden. Falsch gedacht. Denn als er damit soweit fertig war, sämtliche Dinge meines Kofferraums zu durchwühlen und sich dabei auch nicht nehmen ließ, mich freundlichst auf das bereits obsolete Ablaufdatum der Mullbinden hinzuweisen, nachdem er mit seinen fettigen Wurstfingern die Hygieneschutzfolie der Erste-Hilfe-Ausrüstung zerrissen hatte, ist es endlich soweit. Er fragt doch tatsächlich in gewohnt kecker Manier des braven Ordnungshüters, der Schelm blitzt ihn dabei, sage ich euch, regelrecht aus den Augen. Tja, die Papiere scheinen soweit in Ordnung, Herr S. Aber wissen Sie denn, weshalb ich Sie nun angehalten habe? Meine Wenigkeit, nebenbei bemerkt, wirft dem Hampelmann von Wachtmeister in diesem Moment nun natürlich lediglich einen fragenden Blick zu. Obgleich manch böses Wort mir auf der Zunge gelegen haben mochte, habe ich mich selbstredend an Riemen gerissen und die demütigende Szene, wie es sich in gutbürgerlicher Manier gehört, aufrecht stehend ertragen. »Aber weshalb hat man Sie denn jetzt angehalten?« fragte plötzlich Frau Grallinger besorgt, deren Gesicht wie den alten, kränklichen Teu angenommen hatte. »Nun, Madame«, setzte Herr S. erneut an zu erklären, »ich dürfte dem gnädigen Wachtmeister tatsächlich etwas zu schnell auf die Kreuzung zugefahren sein und habe damals wohl angeblich ein Verkehrsschild übersehen. Das tut aber weiter nichts zur Sache. Jedenfalls bin ich jetzt 50 Mücken ärmer und hoffe doch sehr, Ihr wertes Projekt, Madame, vermag nun diesem meinen bedauerlichen Malheur Rechnung zu tragen.« Das war das Stichwort des Fremden, der sich an S. übrigens als Harry Hohlmann vorgestellt hatte. Doch bevor er noch dazu kam, anzusetzen, erklang von hinten die nicht ganz akzentfreie Stimme der Bedienung. An der kurzen Seite des Tisches erschien unverhofft ein hochgewachsenes Mädchen, Mitte 20, zurückgebundenes, blondes Haar, ein liebliches Äußeres, mit allen Vorzügen gesegnet, die das junge Alter und ihre slawischen Gene so mit sich zu bringen verstanden. Darf ich der Herrschaft zu trinken bringen? Die Vokale I und E wurden dabei etwas zu lange betont, als dass man ihr die österreichische Staatsbürgerschaft ohne nachzufragen oder ein Auge zuzudrücken anerkennen täte. Aber ihr freundliches Lächeln vermochte dafür hinlänglich entschädigen. Herr S., der dem widerwärtigen Hefebräu des heurigen Hahn nicht ganz traute, das auf und teilweise auch unter den Nachbartischen in dieser Stunde aber literweise floss, bestellte, um auf Nummer sicher zu gehen, ein Achterl Weiß eines regionalen Winzers, Frau Grallinger einen sommerlichen Spritzwein, anderen Herren aber schlossen sich ihr kurzerhand an. Nachdem die Bestellung aufgegeben war, zog Herr Hohlmann eine einfach gebundene Mappe aus seiner Hackentasche und fragte, bevor er diese öffnete, ob Herrn S. denn bereits erzählt worden sei, worum es sich hierbei heute eigentlich handle. »Nun, ich habe selbstredend eine Vermutung, aber fahren Sie ruhig fort, werter Herr Hohlmann. Sie müssen wissen, ich habe es Fräulein Grallinger wohl auch nicht ganz einfach gemacht, mir selbst mehr über die ganze Sache zu erzählen.« Entgegnete Herr S. scherzend, während er ihr einen flüchtigen Blick zuwarf. Just in dem Moment unterbrach die junge weibliche Bedienung ihre Unterhaltung. Sie trippelte in ihrer eigenartig grazilen Art leichtfüßig einen Tisch heran und stellte, bevor sie sich mit einem angedeuteten Knicks verabschiedete, die bestellten Getränke behutsam an ihren Platz. »Zum Wohle, Prost!« schrie Herr S. plötzlich halblaut. Dabei erhob er sein Gläschen Weiß und warf den Tischgästen einen freundlichen Blick zu. Ihm war erst jetzt ins Bewusstsein gedrungen, dass er der jungen slawischen Kellnerin wohl etwas zu lange nachgesehen hatte, und er versuchte mit dieser leutseligen Art etwas von seiner Dreistigkeit abzulenken. Man prostete sich also zu, trank den ein oder anderen Schluck und blickte wieder gespannt auf die Mappe Herrn Hohlmanns. »Haben Sie eine Lebensversicherung, Herr S.?« fragte dieser dann auch unverzüglich, während er seinen Wein wieder auf den Tisch stellte. »Nein, sagen Sie nichts. Selbstverständlich haben Sie schon eine. Jeder, der etwas auf sich hält und um die Sicherheit der Hinterbliebenen bemüht ist, hat eine. Aber...« setzt er an, sollte jedoch nicht dazu kommen, den Satz zu beenden, da erneut die blonde slawische Bedienung an den Tisch herangetreten war und sich nun mit strahlendem Antlitz in höflichster Manier erkundigte, ob man sich denn bezüglich des Essens schon entschieden habe. Frau Grallinger, die die Speisekarte gar nicht erst geschlossen hatte, bestellte als erste den Mayonnaise-Schwarzwurzelsalat. Ihr Fiancé überlegte eine kurze Weile, entschied sich dann für dasselbe Gericht, aber mit zusätzlichem Schinken. Herr S. und Herr Hohlmann nahmen den Pflücksalat mit Kürbiskernöl und Gebäck. Nachdem die Bedienung den Tisch wieder verlassen hatte, fuhr Herr Hohlmann fort. »Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch. Die Idee hinter der Lebensversicherung ist sehr nobel und auch lobenswert. Aber die Versicherungen verzerren diese Idee ins Groteske und schaffen es, den einfachen Mann sehr leicht, um sein hart erarbeitetes Geld zu bringen. Schließen Sie jetzt bitte keine voreiligen Schlüsse, sehr geehrter S., denn ich weiß nur zu gut, wovon ich spreche. Sie müssen wissen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich in meiner Unwissenheit einst selbst eine solche Lebensversicherung abgeschlossen. Dann habe ich nachgerechnet und bin zum traurigen Schluss gekommen, dass am Ende der Durchrechnungsperiode bedauerlicherweise der Versicherte in den wenigsten, ja in den allerwenigsten Fällen einen Gewinn damit erzielen könne. Da sehen Sie selbst, Sie zahlen jahrelang ein, sind geduldig und ausdauernd und am Ende verlieren Sie. Hier, dieser Graph zeigt Ihnen in einem Zeitraum über 40 Jahren die Wertentwicklung einer klassischen Lebensversicherung. Erst nach 16 Jahren wären Sie demnach auf gleich, verstehen Sie? Nach sage und schreibe erst 16 langen Jahren bekämen Sie in etwa das Retour, was Sie eingezahlt hätten. Sagen Sie selbst, ist das nicht ein Verbrechen? Herr S., der dem geringten Zeigefinger Hohlmanns auf dem mitgebrachten Dokument während seiner Läuterungen aufmerksam verfolgt hatte, strich sich nun nachdenklich über den langen Bart. Diese Lebensversicherungen, wie ich das verstanden habe, stellen in erster Linie eine Absicherung der Hinterbliebenen dar. Dabei bieten die Polizen heutzutage in aller Regel auch einen Rückkauf an, der jedoch selbstredend geringerer Natur ist als das bis dato eingezahlte Kapital. Als Wertanlage würde ich eine solche Lebensversicherung meiner Meinung nach ohnehin erst sekundär betrachten. Aber erzählen Sie mir doch, Herr Hohlmann, was können Sie mir denn anbieten? Ende des dritten Kapitels. Gelesen von Schalkmann.